brauchst lediglich neben mir liegen, damit meine Probleme verfliegen. Ich sehe dir in die Augen, Kleines, kann kaum glauben, dass du mein bist. Ich schlag mir selbst ins Gesicht, nur um zu sehen, ob das gerade echt ist. Autsch, ja, es ist Realität. Du hast mir voll den Schädel verdreht. Ich kenne dich gut, du kennst mich besser als ich mich selbst. Jeder Versprecher, den du machst, hat trotzdem so dahin gepasst. Denn deine Stimme, Schatz, klingt immer perfekt. Doch das ist nicht mehr als ein Nebeneffekt. Denn was uns zusammenhält, ist der Respekt, den wir uns entgegenbringen wie ein Geschenk. Ach, wenn es doch nur immer so wär. Neben mir liegen und ich würde dich am liebsten wegschieben. Deine ständige Nähe macht mich verrückt, nicht nach dir, nein, ich fühle mich erdrückt. Schlag mir selbst ins Gesicht, denn ich kann es nicht fassen. Dein trottliger Blick lässt Trottel erblassen. Dein dummes Geplapper dröhnt mir in den Ohren, setzt sich bei mir fest wie Schimmelsporen. Ich kenne dich gut, du kennst mich besser, deswegen laufe ich dir auch ständig ins Messer. Und nein, das war gerade kein dummer Versprecher, nur ehrliche Worte von deinem Stecher. Denn mit uns läuft eigentlich nie was perfekt. Die Beziehung defekt, bin ich dir zu direkt, dann hör endlich auf, mich so zu bedrängen. Wäre schon lange weg, würde ich nicht an dir hängen. Wir sind so verliebt, einfach ein super Team. Ach, wenn es doch nur immer so wär. Ergänzen uns perfekt, zollen uns Respekt. Ach, wenn es doch nur immer so wär. Wir sind so verliebt, einfach ein super Team. Ach, wenn es doch nur immer so wär. Ergänzen uns perfekt, zollen uns Respekt. Eigentlich kann ich doch nur staunen, wie du mit meinen immer wechselnden Launen klarkommst und sagst, es wäre nicht so schlimm. Obwohl ich mich auffühl, als wäre ich ein Kind mit meinem Rumgealber, deine Nerven strapazier. Und wenn du mal einen Scherz machst, gleich explodier. Dich die ganze Nacht über wach halte auch. Wenn du müde bist, bleibst du mit mir auf und hörst mir zu, bis ich einpenne und schnarche. Meistens hängt alles am seidenen Faden, dabei bist du doch die treibende Kraft. Sonst wäre schon lang das mit uns Zweien geplatzt. Im Streit ist man am engsten verbunden. Den schlimmsten habe ich längst überwunden, nämlich den mit mir selbst. Selbst ob ich dich brauch, das Ergebnis daraus, ich liebe dich auch. Wir sind so verliebt, einfach ein super Team. Ach, wenn es doch nur immer so wär. Ergänzen uns perfekt, zollen uns Respekt. Ach, wir sind so verliebt, einfach ein super Team. Ach, wenn es doch nur immer so wär. Ergänzen uns perfekt, zollen uns Respekt.